Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und einer dreistündigen, hoffentlich halbwegs gelungenen musikalischen Reise, die, wenn ich das hier richtig überblicken kann, uns heute unter anderem bis nach Kairo, Berlin, Cologne, New York und zu guter Letzt womöglich auch noch in einen Ort namens, na wenn der wirklich so heißt, Hasenwinkel führen wird. Ich möchte beginnen mit einer kanadischen Band, die schon seit einigen Jahren auf ausgesprochen angenehme Art und Weise so ein bisschen stilistisch im Fahrwasser der britischen Kultband Joy Division sich bewegt. Eine Band aus Vancouver, Mode Modern, die jetzt ihr neues Album vorlegt mit dem Titel A Cult Delight und mit einem Track daraus geht's los. Mode Modern. We'll be right back. say goodbye. But I can't seem to move away. Not to say, not to say that you shouldn't share the blame. There is a softness to your touch. There is a wonder to your way. 4. Wir haben gehört, TV on the Radio eben, Bear in Heaven jetzt gerade eben und kommen jetzt zu einem Spanier namens Yuri Mendez. Hier, Ladies and Gentlemen, Yuri Mendes ist Spanier und hat im letzten Jahr unter seinem Künstlernamen Pajaro Sunrise, und der ist natürlich für uns wesentlich, ein mir leider nicht bekanntes Album namens Kulturkatzenjammer, genau so heißt das, veröffentlicht, das ganz offensichtlich mit sehr hübschen Folk-elektronischen Popsongs dahergekommen ist und jetzt hier mit diesem und weiteren Tracks gewissermaßen in die Remix-Mühle geht. Dieser Track hier kommt im Remix von Golden Buck, aber auch der Brite Cottam hat einen House-Remix angefertigt, der richtig Pfeffer hat. Ich musste lange hin und her überlegen, finde aber diesen Slow-Cosmic-House-Disco-Track hier wirklich sehr gelungen. Davor zwei Grüße von der New Yorker Avantgarde, ja immer noch Avantgarde. Das neue Album der New Yorker Band TV on the Radio gefällt mir ausgesprochen gut. Es gab einige Schicksalsschläge. Der Bassist Jared Smith ist kurz nach der Veröffentlichung des letzten Albums seinem Lungenkrebs leiden erlegen. Es gab wohl auch Differenzen mit der vorherigen Plattenfirma. Trennung war die Folge. Nichtsdestoweniger liefern TV on the Radio auf dem neuen Album Seeds eine wirklich zumindest in weiten Teilen großartig geschichtete, süß-bitter lärmende Melange ab, wie wir das eben gehört haben, mit richtig dampfenden Grooves. Da sind so viel Welten und Dimensionen in dem Sound, ein so weites Spannungsfeld zwischen vorne und hinten, faszinierend im wahrsten Sinne des Wortes rein zu hören. Und das gilt im Grunde auch für meine Lieblinge von Bear in Heaven, die so ein bisschen sich in den Spuren oder zumindest in der Spur von TV on the Radio bewegen, schon seit geraumer Zeit, gleichwohl ein starkes Album schon vor einigen Wochen, Monaten, müsste ich direkt sagen, gemacht haben. Time is over. One Day Old, irgendwie schoss mir das sofort wieder durch den Kopf, als ich hier das neue TV on the Radio Album, das ja soeben erschienen ist, gehört habe. Wir machen weiter mit Prog Rock aus Schottland, die North Atlantic Oscillation. Der dritte Tag, The Third Day, das Album der Band. Ich mag diesen Underground-Pop-Phantasten Ariel Pink über die Maßen, ohne auch nur einen Bruchteil seiner gesammelten Werke zu kennen, die sich insbesondere in den 90er Jahren bis in die Nullerjahre hinein auf Kassetten, auf selbstgebrannte CDs erstreckten. Die sogenannten regulär veröffentlichten Alben dürften bei ihm nach wie vor in der Minderheit sein. Es gibt ein neues Solo-Album von Ariel Pink, bei dem ich noch nicht so den ganz richtigen Zugriff gefunden habe. Bin hier einfach mal auf eins von ihm aus dem Jahr 2012 zurückgegangen mit seiner Band, wenn man so will, Haunted Graffiti, Major Themes. Ich mochte dieses Album über die Maßen, hatte davor mal aus 1971 die britische Prog-Rock-Band Van der Graaf Generator ins Spiel gebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die waren mir irgendwie immer zu verfrickelt. Aber irgendwann vor einigen Jahren habe ich mich mal hingesetzt und etliche Alben der Band so an einem Nachmittag konzentriert durchgehört und dann doch die ein oder andere Passage gefunden, die mir gefiel und die ich, wie zum Beispiel hier das Theme One aus dem Album Porn Hearts von 1971 schon mal bei ähnlicher Gelegenheit nach meiner Erinnerung gespielt habe. Ich möchte weitermachen mit dem Debütalbum des London-Duos We Are Shining. Dieses Album heißt Kara und fährt wie ein Tornado, wie ein Sturm über alle nur denkbaren musikalischen Styles, seien es asiatische, seien es welche, die in Afrika, insbesondere im nördlichen Afrika verankert sind, seien es natürlich elektronische Beats oder spanische Folklore-Elemente, aber das wird so hart gefiltert gewissermaßen, dass am Ende, man muss das wirklich so sagen, es weniger um die Schönheit, um die Ästhetik geht. Es geht um Tempo, es geht irgendwo auch um Sex, ganz sicher. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Titel spiele, der so arabeske Tonskalen hat, dann ist es kein Zufall, wenn die beiden diesen Titel Stage Dive nennen. Hier sind We Are Shining mit dem Album Kara und ich kündige schon mal an, dass wir direkt danach zu dem Ägypter Maurice Louka gehen werden und zu seinem Album Ben Haji Al-Bagbagan. I don't wanna do it. Wir hören hier im Hintergrund und gleich auch wieder vorne einen weiteren Track aus dem insgesamt zweiten Album des Ägypters Maurice Louka, der in Kairo lebt und den ich mit diesem Album erstmals kennenlerne. Benhaji al-Bagbagan, Salute the Parrot. So heißt dieses Werk, das für meine Begriffe auf geniale Art und Weise elektronische Beats und afrikanische, nordafrikanische, ägyptische Folklore-Sounds im wahren Füllhorn zusammen vereint. Der Mann ist als Gitarrespieler, als Gitarrist angefangen, hat sich schon sehr früh für Psychedelic Rock in allen nur denkbaren Facetten interessiert und ist dann mehr und mehr auf elektronische Musik umgeschwenkt. Ich spiele hier noch ein bisschen raus, nachdem wir zuvor als kleinen Splitter die Münchner Band Embryo, ich glaube, es gibt in Deutschland keine Band, die länger existiert als diese Gruppe um Christian Burchardt. Seit den späten 60er Jahren haben wir sie gehört. Nicht seit den 60er Jahren, aber seitdem existiert sie. Steig aus, erschien 72, ihr Album. Daraus eben ausschnitthaft der Titel Radio Marrakesch. by, she shook her head in wonder. I wasn't looking for a challenge, I was playing back a tape. I wasn't looking for take me to the snow show in your head. It's almost midnight, so try to smile and play back the tape like a teenage dream, like a teenage dream. Hier gleich die Infos, die Musik, die ich hier gespielt habe, die spreche ich gleich dann nochmal an in wenigen Minuten. Bis gleich. Some men are born to walk, some men are born to fly, some only die to live, some only live to die. You are the book you read, you are the sower and the seed. I am the straight and the crooked path, I am the tears and the laugh. We are the death and the wedding. You are the listener and the telling. How far out will you go today? Up the garden path. Up the garden path. 1Live 4. Bevor ich weitermache, erlaubt bitte ein paar Bemerkungen zu den eben gehörten Musiken und überhaupt und warum, weshalb und bla bla bla. Ich versuche natürlich, wie üblich, mich kurz zu fassen. Ich meine, wir alle wissen das, wenn die Tage jetzt kürzer werden, dann glaubt man, es würde auch langsam kälter werden. So richtig empfinde ich das noch nicht, aber ich kenne durchaus einige Leute, so echte Frostbeulen, die schon jetzt so eher bibbernd und zitternd an einem vorbeigehen, wenig Zeit haben, weil sie gar nicht erst stehen bleiben wollen, dann wird das nämlich noch viel, viel schlimmer. Also immer in Bewegung. Was da hilft, ich will das hier nicht alles aufzählen, aber musikalisch hilft natürlich, helfen so Instrumente, die so eine gewisse Wärme ausstrahlen. Und da ist der Kontrabass sicherlich ganz vorne dabei, so ein warm schnarrender Kontrabass. Ich finde, ich habe da eine ausgesprochen schöne Nummer gespielt, so eine Hausnummer mit einer ganzen Reihe von Schlenkern von dem walisischen Produzenten Ivan David. Eclipse, so heißt sein Titel, den ich gespielt habe, der jetzt in Kürze erscheinen wird, die Sonnenfinsternis also. Und direkt daran ein Titel, der mit schnarrendem Kontrabass begann und gleichzeitig den Opener des neuen Tarwater-Albums ausmacht. Adrift heißt dieses Album, das bereits Ende des vergangenen Monats erschienen ist. Bei Tarwater Platten, die immer so einen gewissen spröden Charme haben, brauche ich immer so 8 bis 10 Tage, bis ich denke, jetzt musst du da doch mal langsam dran gehen, denn ich warte dann immer, dass ich so ein bisschen so müde, kaputt bin und sich so eine merkwürdige Art der Entspannung einstellt, um diesen spröden Charme, diesem spröden Charme von Tarwater so richtig auf die Spur kommen zu können. Und das funktioniert meistens ziemlich gut. Ich bin von diesem Album, aus dem ich einen weiteren Titel heute Nacht spielen möchte, ziemlich angetan. Ronald Lippock und Bernd Jestram sind die beiden Verantwortlichen hinter diesem Berliner Duo. Der Ronald Lippock, der ist aufgewachsen in der ehemaligen DDR zusammen mit seinem Bruder Ronald. Die beiden, ich will das nur mal erwähnen, hatten damals auch schon eine Gruppe Ornament und Verbrechen, dass sie damit in der alten DDR nicht sonderlich punkten konnten und vieles so unter der Schublade, unterm Tisch verschicken, kommunizieren mussten. Das dürfte sich von selbst verstehen. Und dann habe ich mit einigen leicht balearisch-folkigen Klängen noch die ganze Sache hier beschlossen. Die stammen von dem amerikanischen Brüderpaar Wu, das mich dermaßen kickt, obwohl die Aufnahmen, die jetzt und auch im letzten Jahr bereits erhältlich sind, beziehungsweise waren, aus den 80er Jahren stammen. Das sind so neue Archivveröffentlichungen. Da ist so ein bisschen gewühlt worden, aber das ist so wunderbar, zeitlos. Danke an das amerikanische Label Drag City, das gleich in mehrfacher Hinsicht diese Aufnahmen von Wu wieder zugänglich gemacht werden können. When the Past Arrives ist ein Album, auch mit schönen ambienten Klängen, das zu Beginn dieses Jahres erschienen ist. Ich habe Musik daraus gespielt, die mit Vögelgezwitscher beendet wurde. Bei solchen Geräuschen denken manche immer, kannst du das nicht mal lassen? Gerade wenn wir im Wagen sitzen, so Vögel, das hört man gar nicht richtig. Ich bin der Meinung, Tiere sollen auch zu ihrem Recht kommen. Und ich habe gestern Nacht eine wunderbare Veranstaltung im Kölner Club Gebäude 9 besucht, rund um das Live-Konzert der Gruppe Oracles. Viele Leute, viele Gespräche. Einer erzählte mir, ich komme jetzt mal auf den Punkt langsam, wo wir gerade bei Vögeln stehen geblieben waren. Es hat nicht nur am Wochenende das Länderspiel gegeben, Deutschland gegen Gibraltar. Es wurde auch in unteren Klassen gekickt und es hat ein denkwürdiges, geheimes Freundschaftsspiel gegeben zwischen zwei Vereinen, deren Fans seit Jahren sich spinnefeind sind. Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum. Mir wurde erzählt, dieses unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehaltene Spiel habe in einem Ort namens Hasenwinkel stattgefunden. Das ist falsch. Ich habe das recherchiert. Es handelt sich um Harseewinkel, einem kleinen Ort in der Nähe von Gütersloh. Und mir ist heute ein Bild von diesem Spiel zugeschickt worden. Das ist so unfassbar. Man sieht die Spieler auf einem kreisklassenartigen Rasen und tatsächlich keine Zuschauer. Mann, Frau, Kind, aber 12 handgezählte Gänse. Man muss also im Nachhinein festhalten, Arminia Bielefeld unterlag in einem geheimen Freundschaftsspiel gegen den VfL Bochum vor 12 Gänsen mit 0-2. Und das finde ich so unfassbar, dass ich euch das an dieser Stelle doch einmal weiter erzählt haben wollte. Most people are pretty respectful in front of my face. When they're not around me, sometimes you hear them say some pretty hurtful things. And I don't know if they think it won't get back to me, or if I don't care, or if I think I'm above it or whatever. But I remember them as I remember them. And we were in love then, we should be in love now. Get down. Das sind hier die beiden Produzenten Till von Sein und Tiger Skin, die den Funk hier hineinbringen. Ein Track, einer von insgesamt vieren, aus ihrer neuen Arkansas City EP, der Real Talk. Da würde ich gerne weitermachen mit einem Track des britischen Drum and Bass Produzenten Matrick aus seinem Universal Language betitelten Album. Ich muss gerade mal schauen. Make the Floor Burn heißt dieser Track. Yeah. and check out the pattern. It's all over the news, all over the headlines. The queue stretch right around the club, looking like red lines. I'm moving to the front, hunting like an animal. Way here to come collect some more heads. Call us the cannibals. For the phone to ring, we go and make it happen. The flow is super kosher from Nova Scotia to Staten Island. Yeah, we keep on styling. Check out the pattern. It's all over the news, all over the headlines. The queue stretch right around the club, looking like bread lines. I'm moving to the front, hunting like an animal. Way here to come collect some more heads. Call us the cannibals. Ganz ehrlich, Newtone kommt aus Cambridge, ist der Bruder von Logistics. Die beiden heißen Gresham bürgerlich. Und Newtone hat mit seinem Album Future History, dem ich hier einen Track spiele, zusammen mit dem MC Dynamite, ein absolutes Ass-Album abgeliefert, das so großartig ist, dass tatsächlich auf unheimlich angenehme Art und Weise auch eben in die Vergangenheit, in die Geschichte weist. Der gerade gehörte Titel euch hätte auch im Grunde was Uraltes von Mickey Finn, Aphrodite, so diese Richtung mitbringen können, dieser uralte Jump Up Drum and Bass. Aber ich hab's einfach mal im Moment hierbei gelassen. Newtone Future History, soeben erschienen sein Album. Daraus hier der Track mit MC Dynamite MC. Während ich das sage, kommt hier der Bass Clef aus Bristol. Keine Angst, der legt gleich noch zu. Das ist die Moment Only EP. Thank you.

1-3-4, ich fasse mich an dieser Stelle mal kurz. Les Sins, ehemals oder gleichzeitig auch Toro Umoane, Amerikaner, Chess Bandic als Les Sins. Michael, sein Album. Davor schön mit breiten, faul, jazzigen Akkorden, so ein bisschen R&B-mäßig vorangetrieben. Das amerikanische Duo Lex Bendict, Other Side of the Game, ist eine wunderschöne, sehr smooth geratene EP, aus der ich einen Titel gespielt habe. Und davor ein etwas verdrehter, gleichwohl sehr warmer, deeper Track von dem Briten Sona Pilot, der sein neues Album 3.0 betitelt hat und mit dem Opener Ghost, den ich gespielt habe, in der Tat so ein bisschen an die frühen Tage von Joy Orbison erinnert. We'll be right back. 1 Live 4. Ich liebe dieses relative Spätwerk der britischen Prog-Rock-Band Soft Machine Bundles, das Album aus dem Jahr 1975 mit diesen stets im Kreis laufenden, sich wiederholenden, mit gegeneinander verschobenen Klangzirkulationen gewissermaßen. Irgendwie ist es mir wieder mal zum wiederholten Mal, wie ich gestehen muss, in den Kopf gekommen, anlässlich des finnischen Beatmakers Mesak, den ich zuvor gespielt habe und der zum Ende seines Tracks, auf dem er türkisch und finnisch rappt, auch solche repetitiven Muster auftauchen ließ. Sehr interessantes, spannendes Album How to Read Me von dem finnischen Produzenten Mesak. In den frühen Tagen von Soft Machine gehörte auch Robert Wyatt zur Band, der unglücklicherweise am 1. Juni 1973 aus dem Fenster im vierten Stock stürzte und seitdem bis heute im Rollstuhl sitzt. Ich erwähne das deshalb, weil seine zahlreichen sich dann anschließenden Projekte zumindest ansatzweise festgehalten worden sind auf einer Compilation, die ich vielleicht heute auch noch schaffe, Different Every Time, also immer wieder verschieden, Robert Wyatt. Wenn ich das sage, kommt hier Bart Davenport. Amerikaner, der seit vielen Jahren immer so unter dem Radar gewissermaßen produziert, kaum zur Kenntnis genommen wird, auch mit einigen kurzlebigen Bands. Bart Davenport, hier seinen Titel Girl Got Away in einem wunderschönen Peaking Lights Remix, den wir aber wirklich nur gemeinsam hören können, wenn ich jetzt auch mal hier mein Ende finde. Und das tue ich. So far from your control, sign up for glass. denke, die Zeit muss sein und sie war ja auch immer hier gewesen, an dieser Stelle in später Sonntagnacht auch mal zurückzugreifen in die Geschichte. Ich tue das mitunter ganz gerne und merkwürdigerweise, ich habe das mal per Selbstanalyse-Studie festgestellt, merkwürdigerweise so gerne in den dunklen Monaten. Also eine schlüssige Erklärung dafür habe ich nicht. Wenn ich jetzt ein finnischer Moderator wäre zum Beispiel, ich glaube, dann würde ich nur so Sachen von 1969 bis 72 spielen, weil man da oben ja bekanntlich mehr als die Hälfte seines ganzen Lebens in kompletter Dunkelheit verbringt. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich am Ende des Tages hier so, wo wir ein paar mehr Stunden Licht haben, aufgewachsen bin, genauer in der westfälischen Stadt Hamm an der Lippe. Ich habe das vielleicht hier und da mal erwähnt. Es gab dort damals eine Halle, wo ausgesprochen viele Bands abgestiegen sind, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die Zentralhallen. Eigentlich wurden da so unter der Woche Tiere versteigert, Kühe, Pferde, so auktionsmäßig. Aber dann wurde das Stroh auch schon mal rausgeschafft, passten immerhin so knapp 2000 Leute nach meiner Erinnerung rein. Und dann kamen Bands von Status Quo, Slade, Doldinger, die ganzen deutschen Bands, Kran, Can, Amondyl, also Rory Gallagher ist natürlich kein Deutscher, wenn ich das alles aufzählen würde. Wir stehen morgen noch hier. Es war wirklich sehr viel. Vielleicht lag es an der Hallenkapazität so 2000. Das konnte man damals gerade so füllen. Das machte für viele Bands mehr Sinn, als in den benachbarten Westfalenhallen abzusteigen. Zu den Gruppen, die ich damals gesehen habe, gehört eigentlich, muss 13 Jahre gewesen sein, es muss ziemlich sicher 1970 gewesen sein, an die ich offen gestanden rückwirkend überhaupt keine Erinnerungen mehr habe. Gut, es ist einmal lange her, aber auf der anderen Seite, gerade was man so als Teenager so aufsaugt, die meisten von euch werden das wissen, das bleibt besonders gut hängen. Aber an diese britische Prog-Rock-Band Audience, von der ich jetzt ganz kurz reden möchte, und an ihr Konzert habe ich kaum eine Erinnerung und spekuliere einfach mal, dass die Band damals für mich als 13-Jähriger einfach noch nicht so begreifbar war. Tatsache ist, dass Audience gespielt haben und in diesem Zeitraum 1970, 69, 70, 71 insgesamt 4 Alben veröffentlicht haben, von denen ich nicht eins kenne und entsprechend auch nicht habe. Und ich weiß auch erst seit relativ kurzer Zeit, dass der Kopf der Gruppe, ein gewisser Howard Worth, zuvor Albumcover gestaltet hatte, unter anderem sogar für Marlene Dietrich, bevor er sich eigenen musikalischen Ambitionen widmete. Als dann Jim Morrison von den Doors starb, hat es sogar einige Sessions mit diesem Audience-Kopfsänger Howard Worth gegeben, denn die Band war zunächst wohl kurzzeitig gewillt, The Doors auch ohne Jim Morrison weiterleben zu lassen. Es gab einige Probesessions in London. Das Resultat war dann aber, dass man beschloss, es gut sein zu lassen. Was der besagte Howard Worth heute genau anstellt, weiß ich nicht, aber ich habe Audience wiederentdeckt durch einen fürchterlich dummen Zufall, indem ich nämlich eine Platte des Briten Badly Drawn Boy suchte und ihn, wie mir das immer passiert, mit Andy Votell verwechselte. Plötzlich hatte ich eine Compilation von Andy Votell in der Hand. Folk is not a four-letter word, so heißt die, ist vor einigen Jahren erschienen. Ich denke, na, wenn du sie schon mal in der Hand hast, dann hörst du auch mal wieder drüber. Und dann fiel mir dieser fantastische Track von Audience auf, den Andy Votell mit auf diese Compilation gepackt hatte. Man in Box, so heißt er, ich möchte ihn spielen. Er hat einen unheimlich dichten, perkussiven Teppich. Wenn man das heute hört, dann hört man das irgendwie ganz neu und dann wird die Nummer plötzlich, wie ich finde, irgendwie tanzbar. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesprochen. Jetzt hören wir eben die besagte Band Audience. 1969, aus diesem Jahr kommt der Track. Was haben wir gehört in den letzten Minuten? Oracles, die am Samstag ein großartiges Konzert im Kölner Clubgebäude 9 gespielt haben. Dann gerade verklungen, die Plattenfirma Play It Again, Sam, bringt 8 Bands ins Spiel, von denen sie glaubt, die müsse man 2015 beobachten. 8 Künstler, einer von ihnen, bisher noch nie von ihm gehört, klar, Royce Wood Jr., den ich gerade gespielt habe, mit einem ersten Titel namens Rover. Release. We'll be right back. sind hier bei 104. Von diesem Mann habe ich eine ganze Reihe von Tracks aus seinem aktuellen Album gespielt, das nach meiner Erinnerung Anfang des Jahres erschien. Und im Übrigen, was das Tracklisting betrifft, aber auch nichts mit seiner neuen EP zu tun hat. Ordinary People heißt die und sie stammt vom britischen DJ Q. Garage in the House, davor habe ich einen entsprechenden Titel Barn Dance, nämlich aus dem aktuellen Huxley-Album gespielt. Das heißt Blurred und noch einmal davor ein mir bisher nicht bekannter Produzent aus Deutschland wohl, The Crane, einem Titel aus der Critical Hit EP. Ich würde gerne diesen House-Track hier noch anhängen vom Londoner Duo Dusky. Juhu heißt er. Dusky, Juhu. Neuer Track bzw. neue Zwölfer dieses Londoner Duos. Nicht zum ersten Mal ist mir heute innerhalb dieser Show ein Titel der alten Münchner Band Embryo unterlaufen, die sich Ende der 60er Jahre gegründet hat, irgendwann mal spaltete, dann gab es eine weitere Band mit ehemaligen Embryo-Mitgliedern, wie überhaupt die Zusammensetzung beider Bands, das waren dann die Dissidenten, immer großen Schwankungen unterworfen war. Die einzige echte Konstante bei Embryo ist der Vibraphonist und im Grunde Multiinstrumentalist Christian Burchardt, der die Geschicke dieser Band bis heute leitet. Aus einem hippiesken Verständnis vieler Dinge betreffend heraus. Ich kenne viele Veranstalter, die mir immer mal erzählt haben, ja, wir hatten Embryo letztens hier. Die sollten um 9 Uhr auf die Bühne abends, aber die kamen erst gegen 1 Uhr und sind eben dann auf die Bühne gegangen. Dann hat sich eben alles ein paar Stunden verspätet. Aber ich will das überhaupt nicht irgendwie ins Ironisch-Lächerliche ziehen. Das Gegenteil will ich tun, nämlich auf Nick McCarthy von der schottischen Band Franz Ferdinand zu sprechen kommen, der ja einige Jahre in München gelebt hat, auch recht gut Deutsch spricht und, was ich erst seit einiger Zeit weiß, eine ganze Zeit lang auch Mitglied dieser Gruppe Embryo war. Und nicht nur das, wer im Internet mal ein bisschen sucht, der wird dort ein bemerkenswertes Interview finden, das Nick McCarthy zu dieser Gruppe Embryo gegeben hat, wo er sagt, welch ein harter Job für ihn als Musiker das gewesen ist, mit dieser Gruppe zu spielen, wie erfüllend das war und wie viel er von dieser Gruppe hat lernen können, vor der er sich mit dem allergrößten Respekt verneigt. Nun ist Nick McCarthy weiterhin deutschen Musikern verbunden. Er ist nämlich so, ich will gar nicht mal sagen hobbymäßig, schon ambitioniert Mitglied einer Reggae-Band, dem Lunsen-Trio. Und zu dieser Reggae-Band gehört neben Nick der gute Hank aus Berlin und ein weiterer Musiker Sepp, vermutlich Sebastian. Die drei haben mir jetzt ihre neue Single zugeschickt, Lunsen-Trio, und die heißt Ein Typ wie ich, ein Girl wie du. Und die würde ich an dieser Stelle gerne mal spielen, das Lunsen-Trio. Spaß mit deinem Bauhaus-Meeting. 1 Live 4, das ist auch so ein Album, wenn es mich anschauen könnte, würde ich jetzt so ein bisschen erröten möglicherweise, denn es erschien bereits Anfang Oktober und es ist heute, fast haben wir schon den, was haben wir eigentlich, 20. November fast, dass ich es erstmals spiele. Es kommt aus Argentinien von dem Produzenten Pedro Canale, der sich Chanca Via Circuito hoffentlich richtig ausgesprochen nennt und mit Aman Sara sein insgesamt drittes Album eben hier bereits Anfang Oktober veröffentlicht hat. Viele werden das aber möglicherweise schon weit vor mir mitbekommen haben, ist es doch auf dem für seine offenen Blickwinkel berühmten belgischen Label Cramped Discs erschienen. Davor das Lunsen-Trio Nick, Sepp und Henk, mit denen ich mir seit geraumer Zeit immer mal die ein oder andere E-Mail zuwerfe. Die drei sind immer gut drauf, irgendwie ständig unterwegs und manchmal fotografieren sie sich auch und schicken ein Bild, wo sie Hoodies tragen mit selbst angefertigter Aufschrift Geier Sturzflug, lese ich dann, und das ist eine Verbeugung der drei vor der ehemaligen Reggae-Band aus dem Ruhrgebiet aus Bochum. Bei der Gelegenheit, ich bin kein großer Freund von Running Gags, aber sollte sich der ein oder andere später oder wann auch immer zugeschaltet haben, ich erwähnte es im Laufe dieser Sendung bereits, in einem absolut geheim gehaltenen Fußballspiel an diesem Wochenende konnte der VfL Bochum sich gegen Arminia Bielefeld nicht in Hasen, sondern in Harsewinkel vor 10 Gänsen mit 2:0 durchsetzen. Der Amerikaner Curtis Harding, Keep on Shining. My dog is in days. She is my son. Dieses Instrumental von Curtis Mayfield ist auch so ein Stück, das mich fast mein komplettes Leben lang begleitet hat. Als ich ganz früher als noch Teenager in einer Band spielte, wir hatten so einen alten Feuerwehrwagen. Und wenn wir nachts von Auftritten zurückfuhren, lief fast irgendwie immer im Dauerloop dieses Lied. Und wenn man es so 20, 30 Mal gehört hatte, konnte man an irgendeinem Autobahnkreuz wunderschön einschlafen. Curtis Mayfield, Think. Eine andere große Ikone der Soulmusik, Marvin Gaye, wird im letzten Track der heutigen Nacht hier, was diese kleine Sendung betrifft, namentlich fallen gelassen von dem wunderbaren Gregory Porter, der ein überragendes Konzert jetzt im Rahmen der Leverkusener Jazztage vor wenigen Tagen geliefert hat. Auf seinem letztjährigen Album Be Good geht er den Weg nach Harlem, nimmt uns gewissermaßen mit und spürt, sieht, riecht, empfindet dort die Echos großer Musiker wie zum Beispiel Duke Ellington oder Marvin Gaye. Mein Name ist Klaus Vier. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit hier jetzt bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Ciao. Somebody say you can't keep me away from where I was born.